Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Stendhal, das ist französische Weltliteratur. Heute. Zu seinen Lebzeiten im 19. Jahrhundert lief er bestenfalls unter Reiseschriftsteller. Seine Zeitgenossen konnten mit dem heute berühmten Roman Rot und Schwarz wenig anfangen. Simone de Beauvoir dafür umso mehr, denn er widmete sich der weiblichen Perspektive. Marie-Henri Belle aus Grenoble, genannt Stendhal. Ein Dandy des 19. Jahrhunderts. Soldat, Beamter, Kirchenkritiker, Verführer, Salonlöwe, Außenseiter und Romancier. Sogar ein medizinisch-psychologisches Syndrom ist nach ihm benannt. Seine Werke zählen heute zur Weltliteratur. Es geht stets um Psychologie, um das Alter und um die Dynamik der Liebe. Stendhal hat sich immer selber als sehr hässlich empfunden. Es stimmt, er war kein schöner Mann. Aber er hat trotzdem eine große Verführung ausgeübt, weil er eben klug war, weil er gut reden konnte, weil er gut erzählen konnte. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Edel, Stendhal-Spezialistin und Übersetzerin seiner wichtigsten Romane ins Deutsche, ist vertraut mit den Schriftstellern des 18. und 19. Jahrhunderts. Dass Stendhals Werke dereinst zur Weltliteratur gehören würden, hätte seine Zeitgenossen verblüfft. Sein erstes Buch, ein Essay namens De l'amour, erschien in einer Auflage von 100 Exemplaren. Und auch sein Roman Rot und Schwarz verkaufte sich seinerzeit nur schleppend. In Literatenkreisen fand Stendhal durchaus frühe Anerkennung. Doch galt ein Roman in diesen Zeiten eher als Lektüre fürs Küchenpersonal. Dort fand man üblicherweise märchenhafte Fantastereien. Rot und Schwarz ist realistisch und hält der Zeit den Spiegel vor. Adel und Großbürgertum widmeten sich entweder dem Drama oder der Poesie. Stendhal ist ja auch fast noch ein Autor des 18. Jahrhunderts. Ne? Er ist noch im 18. Jahrhundert geboren. Er ist noch kein Berufsschriftsteller. Er hat vieles gemacht in seinem Leben. Das Schreiben von Büchern war nur eine Seite seines Lebens. Er war Beamter, er war Soldat, ne? Er war Militär. Das heißt, er hatte eine ganz andere Berufslaufbahn. Und das Schreiben war sozusagen noch was, was er nebenher gemacht hat. Stendhal ist ein Künstlername, den sich der Schriftsteller zugelegt hat nach der Ortschaft Stendal im heutigen Sachsen-Anhalt, wo der von ihm verehrte Kunsthistoriker und Archäologe Johann Joachim Winkelmann lebte. Der Vater des Marie-Henri Belle, geboren 1783 in Grenoble, war Anwalt am obersten Gerichtshof. Die heile bürgerliche Welt zerbricht, als die Mutter stirbt. Da ist Henri 7 Jahre alt. An ihre Stelle, auch als neue Frau des Vaters, tritt deren Schwester. Diese Tante also, mit der war er irgendwie ständig im Konflikt, also mit der hat er sich nicht verstanden. Und dann gab es noch diese zwei Schwestern, die ein bisschen jünger waren. Und da ist es so, da hatte er mit der einen Schwester, also mit der älteren, mit Pauline, ein sehr enges Verhältnis, auch später, als diese Schwester verheiratet war. Der 17-jährige Studiosus schreibt seiner 3 Jahre jüngeren Schwester aus Paris: Liebste Pauline, deine Lektüre, vorausgesetzt, dass du wählerisch bist, wird dich bald bis zur Schwärmerei fesseln und dich zur richtigen Lebensanschauung leiten. Die Bücher, eine unerschöpfliche Quelle feinster Genüsse, machen uns die Seele stark und verleihen ihr die nötige Fähigkeit, das Genie zu empfinden und anzubeten. Dann weitet sich die Welt, alle Schranken fallen und die Seele wird frei. Er selbst hat sich nach der Schulzeit örtlich und mental vom Rest der Familie abgesetzt. Mit dem Vater, einem überzeugten Royalisten, gab es viel Streit. Der Sohn soll gejubelt haben, als die Nachricht nach Grenoble kam, dass Ludwig der 16. per Guillotine enthauptet wurde. Er hat sein Abitur gemacht in Grenoble, also wo er auch aufgewachsen ist, ging dann nach Paris, um dort die Aufnahmeprüfung für die École Polytechnique zu machen, was eine sehr gute Schule für eben naturwissenschaftliche Studien war. Das heißt, er wurde mit finanziellen Mitteln ausgestattet und durfte nach Paris fahren. Er hat sich aber nie in dieser Schule gemeldet. Er hat diese Aufnahmeprüfung nie gemacht. Das heißt, er hat nur danach getrachtet, wegzukommen aus Grenoble nach Paris. Das heißt, das Studium war eigentlich nur der Vorwand. In Paris hat er sich dann wohl eine Weile rumgetrieben, also ist ins Theater gegangen, denn interessiert hat er sich eigentlich da schon für Literatur. Allerdings hat er sich dann freiwillig zur Armee gemeldet, um mit Napoleon Italien zu erobern. Dieser Feldzug führte ihn auch nach Mailand, eine Stadt, in die er sich sofort verliebte und wo er später viele Jahre leben sollte. Dort steckte er sich wohl mit Syphilis an, eine damals unter Soldaten weit verbreitete und schwer behandelbare Krankheit. Jedenfalls quittierte er 1802 krankheitshalber seinen Militärdienst und kehrte zurück nach Paris, um dort weiterhin zu studieren, gibt er jedenfalls vor. Kaltblütig schreibt er im März 1803 seinem Vater folgenden Brief. Mein lieber Papa, ich fühle tief, was ich dir alles schulde und bin dir im Herzen Tag für Tag dankbar, dass du mir erlaubst, die Zeit zum Studieren zu verwenden, in der die meisten jungen Männer schon Geld verdienen müssen. Diese Wohltat schätze ich umso höher, als man eine einmal vergeudete Jugend nie wieder einholen kann und das ganze Leben eines Mannes nichts ist als die Weiterentwicklung der Fähigkeiten, die er in der Jugend gepflegt hat. Abgesehen von ein paar Büchern habe ich gleichwohl, seitdem ich in Paris, bestimmt keine Anschaffungen gemacht. Außer meinen beiden Lehrern habe ich kein anderes Vergnügen als das Theater. Ich gehe immer nur in das Parkett. Dieses Vergnügen hat übrigens den wesentlichen Nutzen, mir zu einer guten Aussprache zu verhelfen und mir meine Provinzialismen abzugewöhnen. Nach Jahren kommt Argwohn auf beim Vater. Tischt ihm sein erstgeborener Märchen auf, was sein technisches Studium in Paris betrifft? Seiner Schwester schreibt der vorgebliche Student im Frühjahr 1805 folgendes. Bisher war mir die Geselligkeit eine Erholung von meinen Studien. Seitdem ich aber die Generosität des Vaters unter Null hält, ist sie mein Ziel geworden. In den letzten 8 Wochen habe ich da eine Menge Entdeckungen gemacht. Sei darauf gefasst, ich trichtere dir während meines Aufenthalts in Grenoble viel Weisheit ein. Je näher diese Reise herankommt, desto mehr Teufelsangst habe ich. Zum Kuckuck, dass ich Paris verlassen soll, wo ich kein Ungemach erleide, außer dem, das aus Grenoble kommt. Und nach Grenoble reisen, das lässt mich zittern. Ich glaube, ich schiebe es noch ein bisschen hinaus. Bei diesem Familienbesuch scheint es dann zum großen Knall gekommen zu sein. Der Vater streicht ihm seine Apanagen, er findet über Verwandte in Paris Arbeit in einem Ministerium und nimmt im Jahr darauf auch wieder seine militärische Karriere auf, unter Napoleon. Stendhal war sein ganzes Leben lang ein Anhänger Napoleons. Immer. Das kommt in allen Schriften deutlich zum Ausdruck. Und er hat ja auch einige der wichtigsten Feldzüge mitgemacht. Er hat den Feldzug durch Deutschland bis nach Wien mitgemacht. Er war in Russland. Er war in Moskau, als Moskau gebrannt hat. Da war er überall dabei. Braunschweig war die nächste Station nach dem Zerwürfnis mit dem Vater und dessen Weigerung, das Pariser Lotterleben weiterhin zu finanzieren. Dort ergatterte er einen Posten als Adjutant in der französischen Militärverwaltung. 4 Jahre später, er war nun 27 Jahre alt, erlangte er den Posten eines Auditors im Staatsrat mit einem Jahreseinkommen von 9.000 Francs. Sein Haushaltsbudget in Höhe von 14.000 machte er in Tagebuchaufzeichnungen folgendermaßen auf. 2 Dienstboten, 2.000 Francs. 2 Pferde, 2.000 Francs. Kleidung, 2.000 Francs. Schauspiele, Bücher, Mädchen, 3.440 Francs. Der Rest soll für Essen und Wohnung ausgegeben werden. Doch die jährliche Lücke zwischen Anspruch und Einkommen beträgt 5.000 Francs. Der junge Pariser Lebemann rechnete sich mit dieser glanzvollen Hofhaltung bessere Beförderungschancen aus. Doch daraus wurde nichts. Im Gegenteil, Napoleon dankte ab, die Armee wurde 1814 deutlich verkleinert und Henri Bell musste den Dienst quittieren. Mailand war all die Jahre sein Sehnsuchtsort gewesen und dort zog er nun hin. Er bereiste von dort aus ganz Italien, veröffentlichte Reisebeschreibungen, Musik- und Kunstkritiken. Er hatte beschlossen, seine weitere Karriere der Schriftstellerei zu widmen. Fortan nannte sich Henri Bell Stendhal. Später verlieh er sich selbst den Titel de Stendhal. Die eleganten Salons waren seine Welt. Dort verkehrte er auch in Mailand. Er soll dort jeden Abend in die Oper gegangen sein. Aber nun verschaffte er sich auch Eingang in die literarischen Zirkel Mailands und kam in der Folge in engen Kontakt mit dem politischen Widerstand. Er hatte sich unsterblich verliebt. Die hübsche, selbstsichere Mathilde Dembrowski war mit einem deutlich älteren polnisch-italienischen General verheiratet, lebte aber getrennt von ihm. 7 Jahre jünger als Stendhal verdrehte sie ihm gehörig den Kopf, ließ sich aber niemals wirklich auf eine Affäre mit ihm ein. Diese unerfüllte Liebe diente ihm lebenslang als Quell der Inspiration für seine literarischen weiblichen Charakterstudien. Er hat dann sehr viel Zeit in Italien verbracht, hat zwischendurch auch immer wieder in Paris gelebt und hat auch Italien verlassen müssen. Er ist einmal dann sogar ausgewiesen worden aus Mailand. Doch zunächst sollte er noch ein paar Jahre Italien genießen und für das französischsprachige Publikum beschreiben. Dass jemand wie Stendhal diese unglaubliche Liebe zu Italien hatte, der hat ja auch einen guten Teil seines Lebens in Italien verbracht, ist für uns gar nicht so ungewöhnlich, denn diese Italienliebe hat ja im deutschen Sprachraum schon viel früher eingesetzt. In Frankreich war es nicht ganz so ausgeprägt, also Rom, Napel und Florenz im Jahr 1817. Dieses Buch hat Goethe bereits 1818 gelesen gehabt und schreibt einen ganz begeisterten Brief dazu an seinen Freund Zelter und sagt, ich habe gerade ein grandioses Buch gelesen, das musst du dir unbedingt sofort besorgen und sofort lesen. Und deswegen hat er auch von dem Augenblick an alles, was von diesem Stendhal erschienen ist, gelesen. Und darum hat er auch Rot und Schwarz sofort gelesen, obwohl er damals dann schon ziemlich alt war. Der Roman Rot und Schwarz gilt heute als Stendhals Hauptwerk. Die Farbe Rot steht für den Adel, die Farbe Schwarz für die Kirche. Erzählt wird die Geschichte des intelligenten jungen Mannes Julien, der aus einfachen Verhältnissen stammt, sich Bildung aneignet und seinen Platz in der aufstrebenden Bourgeoisie, später beim Klerus und in Adelskreisen sucht. Er schließt sich in einer gewissen Selbstgerechtigkeit der Heuchelei und den Lügen seiner Umgebung an, um karrieretechnisch voranzukommen. Der lässige Umgang mit der Wahrheit zeigt sich nicht nur im Roman, sondern war ja auch Teil seines eigenen Umgangs mit der Familie, wie die Familienkorrespondenz aufzeigt. Mindestens die Vater-Sohn-Konflikte sind autobiografisch. Und die Geliebte, Mathilde, trägt sicher nicht zufällig den Vornamen seiner Angebeteten. Mathilde de la Mole hat ja einen Verlobten, also einen jungen Adligen aus ihren Kreisen. Und dann gibt's einen großen Ball und sie langweilt sich irgendwie oder sie schaut so in der Menge herum und schaut sich diesen Verlobten an und stellt sich das Leben vor, das sie mit ihm haben wird, wenn sie ihn denn heiratet. Und dann ist eine halbe Seite oder eine ganze Seite kommt die Beschreibung, dieses Leben. Große Kutschen, teure Kleider, wunderbare Reisen. Also wo man sagt, ja, Mädchen, worauf wartest du? Und dann kommt diese bombastische Beschreibung und dann kommt am Ende dieser Beschreibung der Satz, Mathilde langweilte sich im Voraus. Diese knappe und zynische Zusammenfassung der Gefühlswelten in den Zeiten der Restauration wurde in literarischen Kreisen als neuer Realismus von einigen Kollegen geschätzt. Viele Zeitgenossen jedoch lehnen seine psychologischen Charakterstudien ab. Sie vermissen die damals übliche blumige Verkünstelung. Die Literaturwissenschaftlerin Edel hat nachgelesen, wie er nach eigenen Angaben zu diesem neuen, ungewohnten und nüchternen Tenor gelangte. Es gibt ja immer wieder so Aussprüche von ihm, also auch in Briefen, dass er jeden Tag, bevor er sich ans Schreiben macht, bevor er sich an die Arbeit macht, liest er ein paar Absätze im Code Civil, also im bürgerlichen Gesetzbuch, um sich auf den Ton einzustimmen. Das heißt, um trocken, nüchtern, karg zu schreiben. Das heißt, auf eine Art zu schreiben, wie man sie damals nicht geschätzt hat. Rot und Schwarz erscheint 1830 und beschreibt die französische Gesellschaft nach der Abdankung Napoleons 1814. Die Bourbonen waren auf den Thron zurückgekehrt und die konstitutionelle Monarchie sollte sich erst noch beweisen. 40 Jahre lang, seit der Französischen Revolution, mussten die Menschen jede Menge politischer Umbrüche verkraften. Das Ringen um eine neue Ordnung der Werte prägte dieses Zeitalter. Im Roman Rot und Schwarz beschreibt er, wie sein Held Julien es schafft, eine Stelle als Hauslehrer beim Bürgermeister einer Kleinstadt zu ergattern. Als er Mitglied des Haushaltes geworden ist, kann er nur mit Mühe verbergen, wie grauenhaft er die Spießbürger dort findet. Die Kinder vergötterten ihn. Er liebte sie nicht. Seine Gedanken waren anderswo. Was die Belger auch tun mochten, nie verlor er die Geduld. Er selbst empfand nur Hass und Abscheu für die feine Gesellschaft, in die er aufgenommen war. Freilich nur am untersten Tischende, was Hass und Abscheu vielleicht erklärt. Julien fand Madame de Renal sehr schön, aber er hasste sie wegen dieser Schönheit. Die alte Aristokratie ist ja auch zu einem großen Teil umgebracht worden. Andere haben sich ins Exil gerettet. Also da ist ja auch eine ganze Gesellschaftsschicht weggebrochen. Das heißt, auch alte Werte sind weggebrochen. Auch der Einfluss der Kirche ist weggebrochen. Aber die Revolution hat natürlich neue Werte geschaffen. Mit der Erklärung der Menschenrechte, mit der Abschaffung der Sklaverei. Und gleichzeitig war die Revolution ja auch das Ende einer Entwicklung, die schon im 18. Jahrhundert begonnen hat, die sich im 19. dann weitersetzt, nämlich der Aufstieg des Bürgertums. Auch beginnen die bürgerlichen Frauen, sich den ewigen Bevormundungen der patriarchalischen Gesellschaft zu widersetzen. Gerade die Französinnen in einem bestimmten Alter befreien sich. Zunächst allerdings im Verborgenen, wie Stendhal in seinem Umfeld feststellt. Madame de Renal in Rot und Schwarz ist la femme de 30 ans. Die heißt, in diesem ganzen Buch wird sie oft so genannt. Sie ist eine Frau von 30 Jahren. Und genau darum geht es ja in dem Buch auch zu einem ganz großen Teil. Ne? Frauen, die sehr jung verheiratet werden, also mit 16, 17, 18, große Kinder haben, aber mit 30 endlich vielleicht auch reif genug sind, zu begreifen, was mit ihnen passiert ist, wie bisher über sie bestimmt worden ist, nämlich zuerst vom Vater und dann vom Ehemann. Und vielleicht anfangen, langsam dagegen aufzubegehren. Und zwar auch zum Beispiel durch Ehebruch. Die Liebe und die Dynamik der Verführung. Das hat den ewigen Junggesellen thematisch umgetrieben. Zu seiner Zeit galt es als ungewöhnlich, sich eingehend mit psychischen Befindlichkeiten auseinanderzusetzen. Sigmund Freud tat dies erst 100 Jahre später. Sich selbst beschreibt Stendhal in seinem Tagebuch so. Wenn ich sagen sollte, was ich gewesen bin, dann war ich immer ein amant malheureux, ein unglücklich Liebender. Stimmt auch, denn er hatte meistens irgendeine Geliebte, oft war es aber auch nur eine Angebetete. Das heißt, das Wichtigste war irgendwie schon so ja, die Anbetung einer Frau. Und, was ich immer sehr sympathisch an ihm fand, das waren immer intelligente, selbstständige und selbstbewusste Frauen, die ihn interessiert haben. Was ja durchaus auch, sagen wir mal jetzt, zeigt, was für ein Mann er wiederum war. Auch Simone de Beauvoir, eine der frühen Ikonen der Frauenbewegung, war eine Bewunderin seiner Texte, die ihr ungewöhnlich fortschrittlich für die damalige Zeit erschienen. Immerhin war die Beauvoir 100 Jahre nach Stendhal in der Zeitgeschichte auf dem Plan. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Edel erklärt das so. Bestimmt hat sie also in ihrem Interesse für Stendhal, für bestimmte Themen bei ihm, für bestimmte Figuren bei ihm, also gerade die Frauenfiguren natürlich, eine Nähe gespürt. Was sie besonders interessiert hat, ist dieser psychologische Blick, dieses psychologische Suchen und Bohren und nicht nur bei anderen, auch bei sich selber, ne? Nach der Phase in Mailand kehrte Stendhal wieder zurück nach Paris, schrieb und reiste. 1830 stürzten die Bourbonen endgültig vom Thron. Handwerker, Arbeiter und Studenten zwangen Karl X. zur Flucht. Die Royalisten hatten politisch endgültig ausgedient. Nicht von ungefähr wurde dem inzwischen 47-jährigen Stendhal in diesem Jahr eine neue Stelle angeboten. Er wurde zum Konsul ernannt und zwar zunächst Konsul, französischer Konsul in Triest. Die Österreicher und Metternich konnten sich gut an ihn erinnern und haben ihm in Triest die Bestätigung, die Genehmigung als Konsul verweigert. Daraufhin ist er von Frankreich aus zum Konsul von Civitavecchia ernannt worden. Civitavecchia ist praktisch der Hafen von Rom und der Papst war gnädiger als Metternich und hat ihn bestätigt, sodass er dann von 1830 an bis zu seinem Tod 1842 Konsul französischer in Civitavecchia war. Viel Arbeit war mit dieser Position nicht verbunden. Er wohnte in diesen Jahren meist in Rom und floh immer wieder für mehrere Monate nach Paris, wo er sich immer wieder neu verliebte und damit die beste Inspiration zum Schreiben hatte. 3 Jahre vor seinem Tod erschien der Roman »Die Kartause von Parma«, deren 900 Seiten er innerhalb von 6 Wochen diktiert haben soll. Dieses Werk brachte ihm zunehmend Anerkennung der Fachwelt. Doch er konnte den Ruhm nicht mehr genießen. Er war ein kranker, hinfälliger Mann geworden. Stendhal wurde 59 Jahre alt. Sein Name hat nicht nur in der Literaturgeschichte Weltruhm erlangt. Nach ihm wurde vor einigen Jahrzehnten sogar ein psychosomatisches Syndrom benannt. Übermäßiger Kunstgenuss kann bei schwärmerischen Geistern Schockstarre, Hyperventilation oder hilflose Verwirrtheit auslösen. Die Ärztin Graziella Magherini stellte diesen Befund 1979 als Leiterin der psychologischen Abteilung eines florentinischen Krankenhauses bei über 100 Patienten fest und nannte ihn das Stendhal-Syndrom. Sie berief sich damit auf eine Beschreibung Stendhals, der angesichts all der Botticellis und Michelangelos in Florenz vor Verzückung beinahe ohnmächtig geworden war, wie er schrieb. Ich befand mich in einer Art Ekstase bei dem Gedanken, in Florenz so vielen Großen so nahe zu sein. Als ich die Kirche verließ, klopfte mir das Herz. Mein Lebensquell war versiegt und ich fürchtete, umzufallen. Da lagen noch 25 Jahre vor ihm. Doch am Ende erlitt er in Paris 1842 auf der Straße einen Schlaganfall und verstarb daran. Wie ambivalent die Zeitgenossen Stendhals Schriften beurteilten, formulierte Goethe am prägnantesten. Er zieht an, stößt ab, interessiert und ärgert. Und so kann man ihn nicht loswerden. Sie hörten Stendhal, Liebe kennt kein Alter, von Renate Wärisch. Technik Miriam Böhm, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Merki, Sebastian Weber und Heinz Peter. Eine Sendung von Radio Wissen.